SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt von der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Sehr unkompliziert. Der Roy Rosenfeld aus Jerusalem ist einer von denen Künstlern, der sich völlig unbefangen durch die bunte Welt von der elektronischen Tanzmusik bewegt und das sogar noch sehr erfolgreich. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X, das sind 3 Stunden Mental X Electronic, sprich urbane Underground Musik. Und zwar auf elektronisch, klar. Macht irgendwie Sinn. Heute so oben, ganz frei nach dem Thema Roses and Daydreams. Neben Sounds vom Roy Rosenfeld hat er ebenfalls noch brandneue Scheiben mitgebracht vom Nick Muir. Denn von Navar, Raphael Serrato hat wieder was Neues gemacht und einer von denen Superstars aus dem Haus am Shuna Deep, nämlich Coel Avo, möchte ich aber jetzt tatsächlich gerade mit meinem Artist von der Woche, mit dem Roy Rosenfeld. Und du musst dir vorstellen, ich habe 2009 zum ersten Mal mitgekriegt, dass es den DJ und Produzenten überhaupt gibt. Damals hat er einen Remix gemacht für den Fedele Grand, damals aber noch mit sehr populärem Elektro-House-Sound. Später hat er dann sein eigenes Label gegründet und dann ist er auf Freestyle gegangen, sprich hat Underground Techno und House-Music anfangen machen und jetzt präsentiert er eine neue EP, und zwar auf All I Dream, das ist das House-Label von Lee Burridge. Das hier ist brandneu, das ist der Roy Rosenfeld mit einem fantastischen Opener für die heutige Show, und zwar When We Were Innocent. Schön, reiß ich mit, viel Spaß. Thank you. jetzt im Jahr 2018 rausgekommen ist. Ich habe nicht genug gekriegt von ihr und ich hoffe, dir geht es genau gleich. Das ist ein sehr talentierter, gerade mal 20 Jahre alte Buddha Kid, gebürtiger Thailänder, wohnhaft allerdings in Berlin. Und das ist die monströse EP auf Lost and Found, nämlich Memories. Und jetzt gerade als nächstes die brandneue Scheibe von Buddha Kid. Und zwar Nautik. Und irgendwie sieht es natürlich so aus, wenn etwas super erfolgreich ist, wie zum Beispiel eben der junge Buddha Kid. Da werden alle irgendwie mit ihm zusammenarbeiten. Und mit einem hat er jetzt eben für die neue Scheibe zusammengearbeitet, nämlich mit dem Berliner, mit Jonas Salbach. Die geht als nächstes. SRF Virus Essential Tune. Thank you. Way Out West Mastermind Nick Warren ist das. Und irgendwie dunkt mir er wechselt seine Co-Produzenten, respektive seine Produzenten, schon fast wöchentlich. Die letzten zwei Scheiben, die vor ihm rausgekommen sind, von Nick Warren. Die eine ist produziert von Nicolas Rada aus Argentinien. Sonst hat ja noch der Jody Wissenhoff aus England und diesmal als Co-Produzent ein Franzose, nämlich Trip Switch. Das Resultat ist wirklich absolut geil. Ja, richtig so Chill-House-Trance-Sound. Oder wie auch immer, Nick Warren und Trip Switch mit einem White Camp. this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Immer super sensibel und sehr melodisch. Letzte Woche hat er diesen Track hier zum ersten Mal vorgestellt. Das ist die brandneue Scheibe vom Guy J, aber auf seinem Label Lost and Found, und heisst sie Airborne. Und wenn sie mir so gut gefällt, sind natürlich heute so bad nomads mit in der Rotation. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Namen Roses and Daydreams findest du auf srf.ch/mentalx. Dort findest du gerade nach der Sendung Playlist den Podcast zum gratis Download. Und du weißt, den Podcast bekommst du natürlich auch gratis auf iTunes. Tune über Tune. Also was Berliner Label ein Musiker so in den letzten paar Monaten Release hat, ist wirklich sagenhaft. Gut, auf der einen Seite natürlich mal im Namensgeber und im Label-Owner selber, sprich ein Musiker, aber auf seinem Label entdeckt er auch immer wieder sehr frische, neue Talente, wie zum Beispiel auch Buddha Kid oder der Produzent hier, Miyagi, ist das mit The Last Day, kommt in 3 Wochen raus, wie gesagt, auf ein Musiker. Basic Spacing und vor allem elektronisch ins Wochenende. Hey, herzlich willkommen. Du, das ist Mental X Electronic hier auf SRF 4. Eine ganze Stunde sind wir noch dran. Hast du erst spät eingeschaltet, kannst du durch die komplette Sendung heute als Podcast gratis downloaden. Du hast nach der Sendung auf srf.ch/mentalx und drückst einfach auf den Download-Button. Das hier ist das CJ Pilsen und zwar mit den Blurry Visions. Selbst ein Track erst in ein, zwei Wochen rauskommt, kannst du ja Playlisten abspeichern. Die heutige findest du wie das ganze Archiv auf srf.ch/mentalx. We'll be right back. über 7 Jahre hat der Track kein bisschen einbüssen müssen. Unglaubliche Nummer. Ich habe die Woche ein bisschen gestolpert in meinem Soundarchiv und plötzlich denke ich so, Moment, Damma Bia, da war doch was. Ja, gut, eben im Jahr 2011 ist es eine riesen Nummer gesehen. Ich finde sie heute immer noch grandios. Ist Damma Bia um Henry Seis, seinem Natura Sonores Label. Ein Stück heisst Amisule, le billet du monde. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Music hat so tuned und eine sexy Töne. Vor allem halt genau dann, wenn es von einem Technoproduzenten produziert ist. Und das ist in dem Fall nämlich von Gavin Rocha. Der hat das ein Teil hier produziert. Wie es heisst, keine Ahnung, fast vergessen. Aber auf der Playlist ist es drauf versprochen. Auf srf.ch/mentalx. Heute als oben noch ein brandneue Sound von Nava, von Nick Muir, von Raphael Serrato und von meinem Act. Von der Woche ein Track hat er schon vorgestellt, vom Roy Rosenfeld. Die Sendung ist kompakt thematisiert als Roses and Daydreams. Schönes Wochenende. for the better. Vom produziert vom John Noir. Ich glaube, das ist ein Belgier, wenn es mir recht ist. Weil er hat ab und zu dort auch Releases. Und zwar auf Lightning, respektive auf Bonsai Music, ein als ehrwürdiges Techno-Label, das schon seit Anfangs der 90er Jahre gibt. Ist eigentlich eine Idee, was das Wochenende machst. Gut, heute oben ist es einfach wirklich grausam wettertechnisch, oder? Darum gibt es extrem schönen und warmen Sound. Also hoffe ich doch, aber morgen oben, da würde ich dir in Basel den Moritz Stenkler empfehlen. Live-Act und schon lange nicht mehr in der Schweiz gesehen, Agoria. Sehr, sehr empfehlenswert. Stellenweise ein bisschen abgedreht, vielleicht stellenweise sogar noch ein bisschen intellektuell, aber gegen hinten raus immer super technoid und sehr sexy. Mehr Party-Tipps im Verlauf der Sendung, genauer gesagt in 30 Minuten. Und wir geniessen den wunderbaren, wenn du heim bist, kuschelig warm. Freitag oben. We'll be right back. Was für eine Schubkraft, oder? Und ich hatte die Promo fast nicht angehört, doch am Schluss hatte ich sie angehört, aber es hat mich doch schon sehr irritiert. Nämlich diese Woche hat mir ein Berliner House-Label ein Album geschickt von Kaiser Susai. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich bin kein Fan von diesen zwei Jungs, von dieser House-Band, weil die sind unter anderem so neben Trendmüller so Mitte Nuller Jahre für den ganzen Minimal-Terror-Sound verantwortlich gesehen. Sprich, extrem langweilig, ist schon fast jazzig angehauchte, minimalistisch und vor allem schlecht gemasterte Techno-Tracks. Somit habe ich Kaiser Susai komplett aus dem Gedächtnis gestrichen. Na eben klar, bis halt eben diese Woche das Album bei mir landet. Planet heisst, reingelassen und gefunden, wow, Tune oder einfach, ja, was willst du noch groß sagen? This is Massive. Und wir. Sydney Marola ist das mit Hey Man is Out of Control. Ein eigenartiger Titel, aber dafür sitzt der Track rausgekommen, der auf dem ukrainischen Dear Dear Label, also sprich Liebesarray. We'll be right back. wow, immer da wieder für einen Kochen ist, kein Plan da, das ist, aber seine Tracks, die sind richtig, richtig fett, das ist Delusion. Und so technische Sound, für das muss man so mal ausnahmsweise nicht nach Zürich, obwohl dort natürlich auch allerhand passiert, aber genau der Techno-Sound, stellenweise sogar ein bisschen Progressive House, bekommst du mal so in Basel auf der einen Seite in Borderline, auf der anderen Seite in Nordstern. Wie, wo, was und wenn genau passiert, das erfährst du in einer kleinen, feinen Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Und dann bleiben wir auch doch gerade mal in Basel. Und zwar auf dem Schiff, respektive der, wo jetzt eben das Nordstern platziert ist, morgens oben als Live-Act Agoria. Das heisst, das kann gegen hinten raus, je nachdem, wie lange Agoria noch spielt, ich glaube, etwa 2,5 Stunden, kann das super technologisch werden. Möchtest du morgens oben eher so ein bisschen Goa-orientierten Trance-Sound haben, dann kannst du zum Beispiel in Basel ins Borderland gehen. Morgens oben aus Schweden, Taiken, sind super, super geil. Unterstützung unter anderem von Perfect Stranger und Big Mons. Und was macht eigentlich Zürich morgen? Gut, das Hive hat eine Resident-Nacht, die ist sicher empfehlenswert, aber wirklich nicht unschlagbar. Ich glaube, so richtig abgeht, wie es gerade im Hive nebenan, morgens oben am Samstag, und zwar im Supermarket, weil dort ist ein Kellerkind. Der ist ja international extrem erfolgreich, in der Schweiz ist er nur bescheiden bekannt, aber naja, der Prophet im eigenen Land, das kennt man ja seit dem D-Tron Jab oder auch im DJ Gogo. Du kannst natürlich auch morgens oben in Zürich noch im Frühjahr büchsen. Dort bekommst du Daniel Freyo und Guido Schneider. Das heisst, es wird eher so ein bisschen minimalistisch und tech-housig zur Sache. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Namen Rose and Daydreams auf srf.ch/mentalx. Bekannte von mir vor etwa 15, 16 Jahren hat hier sehr lange in London gelebt und jeweils einmal im Monat, jeweils am ersten Donnerstag vom Monat, ist sie im Heaven Club. Dort hat John Digweed seine Bedrock Nights gemacht. Sie hat dann gefunden, jeweils am Telefon so, ui, er hat eine Platte gespielt, so eine John Digweed hat Phasenplatten. Und ich, was ist eine Digweed hat Phasenplatten? Ja, eben, so also etwas völlig Undefiniertes, aber alles rastet komplett aus, weil es total schräg ist. Und ich glaube, genau das ist eben so eine. Gut, es ist natürlich auch John Digweed sein Produzent, nämlich der Nick Muir mit In The Mirror. Extrem schräg, aber geil. letzten Jahr hat der junge Holländer, der Nava, mit dem Track The Legacy und auch mit Fans zwei Tracks produziert, die sich wochenlang in den DJ-Charts gegeben haben. Auch ich habe die Tracks auf und ab gespielt und sie sind wirklich grandios. Jetzt ist gut ein halbes Jahr ruhig gewesen. Jetzt steht die neue EP am Start. Das ist die neue Scheibe von Nava und dort zusätzlich noch eben Dimitri Molosch Remix. Roses and Daydreams, so heisst die heutige Episode Mental X Electronic Playlist. Findest du gerade nach der Sendung und natürlich auch den Podcast zum Gratis-Download auf srf.ch/mentalx. Den Podcast bekommst du auch auf iTunes. Einfach iTunes aufmachen, oben im Suche Mental X eingeben. Und schon kannst du Musik downloaden von unter der Woche. srf.ch/mendlix in aller spätestens in einer Stunde. Selbstverständlich auf der SRF Virus App kannst du das Ganze streamen und downloaden und auf iTunes. Wenn du magst, und das würde mich sehr freuen, Caro, wir uns wieder am nächsten Freitag ab der 7. bin ich wieder für dich live im Studio hinter den Turntables und mit dir in Woche ins Wochenende zu reisen. Komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.